Verzeihung, mein Herr. Wen suchen Sie, Madame? Eben den würdigen Mann, mit welchem ich die Ehre habe zu sprechen. Ich bin die Witwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters. Um des Himmels Willen, gnädige Frau, welche Veränderung. Ich stehe von dem Krankenbette auf das mich der Schmerz über den Verlust meines Mannes warf. Geh, Juste, lass uns allein.